Impuls. Wer gesund sein möchte, der sollte das spontane Element in seinem Dasein erhalten. Da machen wir wahr, an was wir glauben können. Der Mensch hat das Recht, anderen Leuten etwas zu versagen, und sei es auch der Zuspruch zu ihrem Wirken, was er ihnen versagt hat.